Kundgabe 3925. Empfangen durch Bertha Dudder am 26.11.1946. Gottes Wort, stiller Mahner. Laute Stimme, Naturkatastrophe. Achtet der immer wiederkehrenden Mahnungen von oben und lasset sie nicht an euren Ohren verhallen. Denn jede Stunde und jeder Tag ist kostbar, so ihr euer Seelenheil in Betracht zieht und emsige Arbeit leistet, bevor das Ende kommt. Lasset mich nicht vergeblich rufen, lasset mich nicht vergeblich an eure Herzen pochen, sondern nehmet mich auf und öffnet mir die Tür eures Herzens freiwillig, so ich Einlass begehre. Noch komme ich als stiller Mahner zu euch, so ich euch im Wort nahe trete. Doch nicht lange mehr, dann tönet mein Ruf laut und mächtig aus der Höhe, und ihr werdet erschrecken vor der Gewalt meiner Stimme. Noch ist es euch selbst überlassen, ob ihr mich anhören oder mein Wort an euren Ohren verklingen lassen wollet. Dann aber werdet ihr mich hören müssen, und meine Stimme wird euch furchtbar berühren. Ihr werdet nicht mehr meine Liebe zu erkennen vermögen, sondern euch beugen müssen vor meinem Zorn, wenngleich auch dann noch meine Liebe am Werk ist, nur euch nicht mehr als Liebe erkennbar. Doch mein Wort ist euch noch ein Zeichen meiner Liebe, denn es tönet sanft und mahnend, wie ein Vater zu seinen Kindern spricht, die er auf den rechten Weg leiten will. So meines Wortes aber nicht geachtet wird, tritt meine Macht in Erscheinung, und vor ihr werdet ihr erschrecken und in Todesfurcht geraten. Und für viele wird auch die Stunde des Todes gekommen sein, die Stunde des Ablebens von dieser Erde. Und selig, wer mich zuvor schon gefunden hat, dass er diese letzte Stunde nicht zu fürchten braucht. Und dieses bezwecket mein Wort. Ich werbe um eure Liebe. Ich suche euch zu mir zu ziehen, immer euren freien Willen berücksichtigend. Ich suche euch dem geistigen Reich zuzuleiten, und ermahne ich euch darum, Abstand zu nehmen von irdischer Materie, von irdischem Streben. Denn nur dann bin ich zu finden, so ihr der Welt mit ihren Freuden entsaget und mit mir den Zusammenschluss suchet. Dann komme ich selbst euch entgegen und lasse euch ewiglich nicht mehr von mir. Darum achtet meines Wortes und gehöret nicht zu denen, deren Sinne ich durch meine Macht zu mir lenken muss. Kommet von selbst zu mir, indem ihr Verlangen traget nach meinem Wort und euch von mir unterweisen lasset. Höret mich an und beachtet, was ich euch kundgebe. Glaubet an mein Wort und wandelt euch zur Liebe, auf dass ihr meinen Willen euch zum eigenen Willen machet und meiner Liebe stets und ständig gewiss sein könnt. Denn das will ich erreichen durch mein Wort, dass ihr zur Liebe euch gestaltet, dass ihr arbeitet an euren Seelen und euch meinem Wesen angleichet, das in sich pur Liebe ist. Und ihr werdet nicht erschrecken und euch zu bangen brauchen, so meine Stimme laut und mächtig ertönet. Denn ihr gehöret dann zu den meinen, die ich in meine Obhut nehme, in Stunden höchster Not, und denen ich Retter und Erlöser bin, wie ich es verheißen habe. Die Stunde kommt unerwartet schnell, und ihr alle werdet meiner Worte gedenken, denn ich mahne euch ohne Unterlass, auf dass ihr die kurze Zeit noch nützen könnet in jeder Weise. Gedenket eurer Seelen und lasset den Körper unbeachtet, denn er vergeht, aber die Seele bleibt bestehen bis in alle Ewigkeit. Und darum helfet ihr, solange es euch noch möglich ist, zu schaffen und zu wirken auf Erden, und der ernste Wille dazu wird euch Kraft eintragen. Ihr werdet reifen und großen Nutzen davon tragen, dass ihr mich zu euch sprechen lasset, dass ihr meinen Worten Glauben schenket und nach meinem Willen zu leben euch bemüht. Und ihr werdet den Tag nicht zu fürchten brauchen, der unwiderruflich kommen wird, in kürzester Frist, der euch den Beweis gibt von der Wahrheit meines Wortes, von meiner Macht und Stärke, und der den Eingeweihten auch ein Zeichen meiner Liebe zum Unerlösten ist, das ich retten will vor ewigem Untergang. Amen.